Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency Folge 66, wie immer mit Christian Grasse und natürlich mit freier Musik aus dem Netz. Heute mit experimentellem Blues, psychedelischem Soul und sonnigem Elektro, wenn es sowas überhaupt gibt. Los geht's mit einer sehr geheimnisvollen Band, die ihre Webseite das letzte Mal vor 2,5 Jahren aktualisiert hat. Dafür ist sie aber munter in sozialen Netzwerken aktiv und hat vor kurzem auch erste musikalische Lebenszeichen via Soundcloud verlauten lassen. Die Rede ist von Evils That Never Came. Wir hören ihren kürzlich veröffentlichten Song Dropout Wife. We're all in favor of falling in love. You feel like love. You feel like no one bears the consequences. No one claims to know, but you might know. When you don't take your medication. gonna take my baby up the Laurel Hill. Gonna take her up the Laurel Hill. I'm gonna take my baby up the Laurel Hill. Gonna teach her how to kill. I'm gonna take her out up the Laurel Hill. Where it rains all day and the nights are chill. Gonna take a ride up the Laurel Hill. We'll be standing in the middle of the street. I'm gonna show my baby yet another thrill. Laurel Hill in the middle of the week. I'm gonna show my baby how to get killed. Lying face down in the middle of the street. I'm gonna take a ride up the Laurel Hill. Where it rains all day and the nights are chill. Gonna take a ride up the Laurel Hill. I've been laughing with you at my feet. Ooh-oh. I'm bad and people told you more about yourself than I could ever do. I figured it out, you're a pig in disguise. Maybe you would know if you were paying attention. You said I don't love you so, but I do so with the one to go. I know you don't love me now. Lying in the middle of the street. Baby, up the Laurel Hill. Gonna take her up to Laurel Hill. Take him out of baby up the Laurel Hill. Gonna take her up to Laurel Hill. Take him out of baby. Musik aus Los Angeles. Street Joy waren das mit dem Stück Laurel Hill. Seit Oktober 2012 veröffentlicht die Band jeden Monat eine Gratis-EP im Netz. Anfang März erschien die mittlerweile sechste Orange EP, heißt das drei Song starke Mini-Album. Wir hören noch ein Stück daraus, den etwas Lo-Fi klingenden Guppy-Song. Guppy's gone and it's me to blame. Mm-hmm. Guppy Song von Street Joy aus L.A. Jason, Scott und Mike bilden das Trio hinter Street Joy. Wie schon gesagt, bringt die Band seit Oktober letzten Jahres jeden Monat eine freie Download-EP heraus, und zwar für ein ganzes Jahr lang. Aus diesen Songs soll dann ein Album entstehen. Welche Stücke es auf den Longplayer schaffen werden, das können und sollen die Fans ganz allein entscheiden. Wer das Projekt mitverfolgen will, streetjoymusic.com lautet die Adresse im Netz, und alle Links findet ihr natürlich auch auf der Seite zu dieser Sendung, und zwar auf radiofrequency.net. Weiter geht's mit Joshua Burnside und Black Dog Sin. There's a black dog beneath my skin. I live grinning. So I met an unknown mystic at the fork in the road. Said your child is behind you, wet hair, painted toes. And there are smugglers, jugglers, a bear on a chin. Wear blue bells in your hat if you're going that way. All just a dream then. By the time I woke, thoughts are ripping up. That means we can sleep until the evergreens. I'm a little saint, I'm a little sinner. Every day you look better. Well, I spoke to the captain, he won't turn around. He said the sun is an orange, the wind's just the sun of our brothers and sisters, lovers and foes. The wind never knows. Oh, Joshua Burnside mit Black Dog Sin. Dieser Song eröffnet die gleichnamige EP des nordirischen Musikers. Aus Belfast kommt er, und da hören die Fakten auch schon auf mit Joshua Burnside. Mehr Informationen will der Nordire nicht preisgeben, aber es reicht ja auch, wenn die Musik für sich spricht. Die bewegt sich zwischen Blues, Alternative Folk und Electronic Rock. Diese Genre gibt er jedenfalls bei den einschlägigen Musiknetzwerken an. Auf jeden Fall ziemlich experimentierfreudig, und das passt auch zum nächsten Stück. Das ist Teil einer South by Southwest Compilation des Free Music Archives. Wir hören Dustin Wong und seinen Anniversary Song. Thank you. Morgen ist heute schon da, singen Celebration. Tomorrow's Here Today, so heißt die neue Single der selbsternannten Psychedelic Soul Band aus Baltimore. Im Januar erschienen zwei Stücke, nach knapp zwei Jahren sind das auch die ersten neuen Töne der sechsköpfigen Band. 2011 kam ihr letztes Album raus, Hello Paradise heißt es, und das schlägt auch hin und wieder mal etwas ruhigere Töne an. Hier der Beweis, Open Your Heart von Celebration. I'm to blame. Watch the scene. I don't know. My chest beats like a drum. Will the hammer come down? I reach out. You just shout. You don't know. My chest. Open Your Heart von Celebration, einer Band, die das Netz und vor allem die Netzkultur feiert. Die Künstlerinfo ist der in der Website eingebettete Wikipedia-Artikel zur Band. Es gibt ein Manifest der Gruppe, in der sich die Band für einen barrierefreien Austausch von Kultur und Information ausspricht. Und die Musik gibt es zum Pay-What-You-Want-Ansatz im Netz, als digitalen Download auf der einen Seite und wer will, auch auf CD und Schallplatte. Schallplatte und Netz, das passt auch wunderbar zum nächsten Künstler, denn die Musik klingt so, als käme sie von einer Schallplatte, es gibt sie aber ausschließlich digital im Netz. Die Rede ist von Inkling und seiner Generals LP. Von eben dieser hören wir Sold My Soul. Thank you. Thank you. Confused von Inkling mit Doppel-I geschrieben. Dahinter steckt ein Musiker und Produzent aus West London. Der hat als Kind ziemlich viel Radio gehört, wurde dann später zum Klavierspielen verdonnert. Und als er dann irgendwann das erste Mal vorm Computer saß, wollte er nie wieder weg davon. So fasst er seine musikalische Sozialisation bei Facebook zusammen. Die aktuelle 14-Track-LP von Inkling heißt Generals und die erschien kürzlich beim Dusted Wax Kingdom Net Label und da passen diese jazzigen Hip-Hop-Klänge auch wunderbar hin. Wir bleiben bei Hip-Hop und auch bei jazzigen Sounds, auch wenn der Hip-Hop hier die Überhand behält. Burning Bright hören wir vom schottischen Netlabel Black Lantern Music, hier mit dem medienkritischen Stück Rise Up. There comes a time when the operation of the machine is so odious that you cannot even tacitly participate. You've got to place your body on the gears, the levers, all the apparatus. You've got to indicate to those who own it and those who run it that unless you are free, the machine will be prevented from working at all. Don't. Don't. Don't believe the shite. Don't believe the shite. Don't believe the shite. Solar Eye and I, burning bright. We're gonna manipulate the data for your beats tonight. Blazing beats that make provide heat and light. The rhyme's sweet and right. We'll try and keep it tight. We'll rap and sing or write a song or else we'll waste away. Fact that some things are right or wrong and there's no shades of grey. Poverty, eh? Gotta be fixed today. There's space, the place to say. Fact cats. It probably gotta be flayed and properly made to pay. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. I'd point a finger in this disjointed rap, but deployed the facts and the finger just keeps pointing back. So we chart this movement, from the Chartist movement to the insistence of the right that all art is useless. The inevitable landslide of the disenfranchised, it's like trying to see empathy reflected in the glass eye. The greatest trick in the armory of my enemy is mass apathy. Believe that's happening. Can head for our toxic gas happily, hose pipe to the exhaust asthmatically, or get to handing out caftans and anarchy. Hash plants and salaries, gas masks and balloting for working class families. Trust me, the doctor isn't trustworthy. Singing, come and get your vaccines, just hurry. Well, the new speak reminds us that we must worry. Fuck that, pass me the Dutch courage. So here, man, tickle, what? It's all a game, right? We'll ring the bell and tell the people that it's playtime. Don't believe it's only open to the great minds who define their sleek ways by the fact that they can't move in straight lines. Question authority and government policy. All of these morally scattered on the ground like autumn leaves or discarded tickets from the lottery. In a monarchy run by democracy, the pawns of the majority. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. Revolution never happened, rapping on a backing track where the dudes are fat and chatting patterns. All the patterns whack. Ever since the suits are so to see to feed the fatter cats, we're needing to beat them with a strategy to tackle that. So take the power back, let's take it now, attack. There is the hour that the cowards cower back. Power, they're having it, yeah, they're grabbing it, all in it together in the millionaire's cabinet. We've got to stop the nasty party, finishing what the last clarty bastard started. Tory plot, we've got to unmask the darkness, saving cocks since a lot that bashed the charters. Well, they're sending all the wealthy away. Hey, let's end all this pretending to yourself they're great. When they backlash tax on the fat cat stack, just remember they're dismembering the welfare state. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. to administer spinners, the sinister, sinister crime. Big businesses are in this prime minister's mind. Design system is the innocent menace. This distant medicine send his menace to prison. I finish his time. Fuck the Tories, fuck Blue Labour, fuck news stories, fuck newspapers, fuck the Tories, fuck Blue Labour, fuck news stories, fuck newspapers. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up. Time to take a side. Rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a side. Just for love. Kodak Graph mit dem Stück Departure. Ende Februar erschien bei dem italienischen Netlabel Bad Panda Records. Und das war ja hier schon eine ganze Weile nicht mehr vertreten in der Sendung. Fast eine Schande, möchte ich sagen. Deshalb jetzt gleich mehrere Stücke, zwei um genau zu sein. Und zwar von der Tethered to the Sun EP. Die stammt von Chromatic Dream and Running in the Fog. Tethered to the Sun, angebunden an die Sonne, das wäre ich jetzt auch ziemlich gern bei diesem Wetter. Vielleicht kann die Musik von Chromatic Dream und Running in the Fog dabei helfen. Tethered to the Sun heißt jedenfalls nicht nur das eben gehörte Stück, sondern auch eine 3-Song-EP des Duos. Ein Jahr haben die beiden Künstler angeblich daran gearbeitet. Via E-Mail und Soundcloud haben sie sich immer wieder mal Songschnipsel hin und her geschickt, bis der Sound dann endlich stimmte. Einerseits wäre da Chromatic Dream, ein Musiker aus London, der zurzeit in China lebt. Er war für die Musik verantwortlich und hinter Running in the Fog verbirgt sich eine gewisse Amanda Harper. Sie ist Sängerin und Komponistin und lebt in San Francisco. Sie selbst nennt ihre Musik übrigens Space Pop Synth Hop und das kommt dabei raus, wenn beide sich zusammentun. Wir hören noch ein Stück von der Tethered to the Sun EP In the Fire. We'll be right back. Until the Ribbon Breaks mit Pressure hier im Lucas Remix. Dahinter steckt ein Remix-Künstler aus London. Der Brite kann aber nicht nur remixen, sondern auch eigenständig musizieren. Das beweist er auf seiner Sht18-EP. Das wird übrigens mit einem S, 4H und einem T geschrieben, dann noch eine 18 dran. So heißt die EP. Wir hören Staring at the Sun. Download und Infolinks findet ihr wie immer auf radiofrequency.net. Und das war es auch schon wieder. Eine Stunde ist rum und ich, Christian Grasse, sage Tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören.